Er ließ sich in seinen Sessel fallen und rührte sich nicht mehr. Claire sah ihn erstaunt, doch voll Freundlichkeit an. Sie musste denken, er sei ein Freund von uns und aus diesem Grund sei es nötig, mit ihm zu reden. »Das ist ja eine herrliche Gegend, in der Sie wohnen«, rief sie bewundernd aus. Unserem Quälgeist schien das schon lästig zu sein. Er machte ein Gesicht, als ob er sagen wollte, »Was habe ich's nötig, mit einem Dumpchen zu reden, das mir hier während meiner Besuchszeit in die Quere zu kommen wagt?« Er ließ sich nicht dazu herab, den Mund aufzumachen. Ich war ratlos. Claire dachte, er sei vielleicht schwerhörig und wiederholte ihre Bemerkung mit lauterer Stimme. Er sah sie an, als wollte sie ihm faule Fische aufschwatzen. Ich hätte ihn ohrfeigen können. Aber ich begnügte mich damit, an seiner Stelle zu antworten. »Monsieur Bernardin ist unser Nachbar. Er besucht uns jeden Tag, von 4 bis 6.« Ich dachte, Claire würde verstehen, welche Art diese Besuche waren. Sie musste doch sehen können, dass wir darunter litten. Aber so augenfällig war die Sache nicht. Claire muss geglaubt haben, wir seien wirklich mit ihm befreundet. Vielleicht sogar, wir hätten ihn eingeladen. Es gab eine Abkühlung. Unwiderruflich. Die Kleine traute sich nicht mehr, den Eindringling anzureden und sprach von da an nur noch mit uns, hatte aber alle Unbefangenheit und Munterkeit verloren. Juliette und ich waren so verkrampft, dass wir nur noch mit verstellter Stimme reden konnten. Selbst wenn wir lachten, klang es falsch. Es war furchtbar. Claire hielt es nicht lange aus. Gegen 5 machte sie Anstalten zum Aufbruch. Wir wollten sie zurückhalten. Sie beharrte darauf, sie habe eine Verabredung, die sie nicht versäumen dürfe. Ich brachte sie zu ihrem Wagen. Sobald ich mit ihr allein war, versuchte ich, ihr die Situation zu erklären. Sie verstehen, es fällt uns schwer, ihn nicht einzulassen. Er ist unser Nachbar, aber er ist doch nett. Gute Gesellschaft für Sie, fiel sie mir ins Wort, um mir aus der Verlegenheit zu helfen. Alles Weitere blieb mir im Halse stecken. So herablassend hatte noch niemand mit mir gesprochen. Und dann auch noch Claire, meine Enkeltochter. Wie lange war ich nicht ihr Lieblingslehrer gewesen? Wie hatte sie mich nicht bewundert und meinem ärmlichen Beruf einen Sinn gegeben? Und nun schlug sie gegen mich diesen sanften, schonenden Ton an, wie gegen einen Tattergreis. Mit herzlichem und traurigem Lächeln, in dem ich lesen konnte, nun ja, ich kann Ihnen Ihr Alter nicht übel nehmen, drückte sie mir die Hand. »Sie kommen doch wieder, nicht wahr, Claire? Sie kommen wieder?« »Ja, ja, Monsieur Azel, grüßen Sie Juliette noch mal ganz herzlich«, antwortete sie mit einem Abschiedsblick. Ihr Fahrzeug verschwand im Wald. Ich wusste, dass ich meine Schülerin nie wiedersehen würde. Als ich ins Wohnzimmer zurückkam, fragte meine Frau voll Besorgnis, »Sie kommt doch wieder?« Ich wiederholte Claires Antwort. »Ja, ja.« Juliette schien beruhigt zu sein. Sicherlich wusste sie nichts von dieser Eigenart der Sprache. Während Plus mal Plus in der Mathematik Plus ergibt, bedeutet Ja plus Ja immer eine Verneinung. Monsieur Bernardin dagegen sah so aus, als hätte er dies begriffen. Denn durch seinen dumpfen Blick schien mir ein Aufleuchten des Triumphes zu huschen. Juliettes Atem verriet, dass sie eingeschlafen war. Endlich konnte ich mich gehen lassen. Ich stand vom Bett auf und stieg auf 10 Spitzen die Treppe hinunter. Es war nach Mitternacht. Ohne Licht anzuknipsen, setzte ich mich in den verfluchten Sessel, den unser Quälgeist sich angeeignet hatte. Ich bemerkte, dass er sich unter dem Gewicht unseres Nachbarn in der Mitte eingebeult hatte. Ich versuchte, mich in Claire hineinzuversetzen. So aufmerksam sie auch sein mochte, sie hatte sich wohl oder übel an den Augenschein halten müssen, und ich konnte es ihr nicht verdenken. Ich hatte Fehler über Fehler gemacht. Hätte ich zu Monsieur Bernardins Besuch überhaupt nichts gesagt, hätte sie vielleicht begriffen, dass es sich um einen lästigen Gast handelte. Aber ich hatte hinzugefügt, dass er jeden Tag von 4 bis 6 kam. Also hatte sie annehmen müssen, dass dieser Idiot ein guter Freund von uns war. Und obendrein, ich musste ihr noch dankbar sein, wenn sie das angenommen hatte. Wie sollte sie sich vorstellen können, dass ich mich derart belagern ließ? Hätte ihr jemand gesagt, dass ihr verehrter Lehrer nicht fähig war, einen solchen Flegel von der Türschwelle zu weisen, so hätte sie es nicht geglaubt. Dazu schätzte sie mich zu sehr. Es war die Höhe. Ich war also noch gut davongekommen, wenn das nicht zum Lachen war. Trotzdem war ich den Tränen nahe. Ich hörte Claires Stimme, wie sie laut sagte, »In diesem Alter kann man die Einsamkeit nicht mehr ertragen. Eine noch so unangenehme Gesellschaft ist einem da lieber als das Gefühl des Verlassenseins. Trotzdem, ein Mann, der mich die Weisheit der Alten gelehrt hat, der die Herdengesinnung verachtet und Symeon den Stylliten verehrt, dass es mit dem so weit kommen musste. Er hatte mir gesagt, er würde aufs Land gehen, wie Jansenius nach Ypern, um die Welt zu fliehen. Und was macht er? Jeden Tag lädt er diesen grobschlächtigen Spießer zu sich ein. Na ja, man muss wohl nachsichtig sein. Das Greisenalter ist ein Schiffbruch. Aber ich will das Schiff nicht sinken sehen. Es ginge über meine Kräfte. Und vor allem möchte ich diesem Typ nicht nochmal begegnen. Ich frage mich nur, wie Juliette den erträgt. Ich fahre nicht mehr hin. Lieber bewahre ich mir die Erinnerung unbeschadet. Außerdem haben sie ja nun einen Freund und brauchen mich nicht mehr. Ich versuchte, diese Stimme zum Schweigen zu bringen. Ich verwünschte mich selbst, wenn ich nur Zeit gehabt hätte, ihr alles zu erklären, als ich sie zu ihrem Wagen brachte. Aber ich hatte doch Zeit gehabt. Warum hatte ich die Gelegenheit verpasst? Zum ersten Mal im Leben begriff ich, dass ich ein alter Mann war. Erfahren hatte ich es aus dem Blick einer jungen Freundin. Die Erkenntnis war nur umso schrecklicher. Ich war alt durch eigenes Verschulden. Am Alter allein kann es heute nicht mehr liegen. 65 Jahre besagen nichts. Also konnte ich nur mir selbst Vorwürfe machen. Und dazu hatte ich allen Grund. So ungewöhnlich mein Fehler auch war, verdiente er nichtsdestoweniger Verachtung. Ich hatte mich einer besonderen Art von Schwäche schuldig gemacht. Ich war meinem Ideal von Glück und Menschenwürde untreu geworden. Grob gesagt, ich ließ es mir gefallen, dass mich jemand nervte. Und das ließ ich mir umsonst und wegen nichts gefallen. Die Konventionen, auf die ich mich zu meiner Rechtfertigung berufen hatte, existierten nicht. Eine solche Gefügigkeit war greisenhaft. Dass ich senil wurde, geschah mir recht, weil ich mich wie ein Tattergreis benahm. Und Juliette? Angenommen, ich hätte das Recht gehabt, mich selbst unglücklich zu machen. Doch wer hatte mir erlaubt, auch ihr Glück so ohne weiteres zu opfern? Ich hatte einen Menschen, den ich verachtete, auf Kosten derjenigen, die ich liebte, begünstigt. Dabei hatte sie nicht versäumt, mir Ratschläge zu geben, vor allem einen ganz einfachen, so leicht befolgbaren. Es genügte, die Tür nicht mehr aufzumachen. Was war denn so schwierig daran, vor dem Eindringling die Tür verschlossen zu halten? Ich hatte nichts von all dem kommen sehen. Nie hätte ich gedacht, dass eine so belanglose Schwäche solche Folgen nach sich ziehen könnte. Ich durfte es mir nicht verbergen, dass Claire mich im Stich ließ, durchbohrte mir das Herz. Diese Kleine war der einzige Mensch gewesen, der mich in voller Kenntnis der Gründe schätzte und mich eben deshalb in meinen eigenen Augen erhöhte. Man muss nicht besonders eitel sein, um wenigstens einmal im Leben das Bedürfnis zu haben, von jemand Gescheitem mit Bewunderung angesehen zu werden. Schon gar nicht, wenn das Alter näher rückt und wenn dieser jemand ein junges Mädchen ist. Und wenn man außerdem zu der jungen Verehrerin eine Zuneigung fasst, wird sie für uns lebensnotwendig. Claire war die äußere Garantie meines Wertes. Solange sie mich achtete, konnte ich mir sagen, dass ich achtenswert war. In dieser Nacht nun fand ich mich lächerlich, belanglos, nichtswürdig. Mein ganzes Leben schien mir darauf hinauszulaufen. Ich war ein kleiner Schulmeister in einem Provinzgymnasium gewesen. Ich hatte 40 Jahre lang tote Sprachen unterrichtet, auf die alle Welt pfiff. Ich hatte im Namen geheiligter Prinzipien meine Frau von allen gewöhnlichen Vergnügungen ferngehalten und das geringe Verdienst, das ich dabei erworben hatte, diese tiefe Bewunderung bei einer begabten Schülerin, sogar das hatte ich nun nicht mehr. In den Augen der Jugend hatte ich lesen können, was für mir übrig blieb. Ein armer, alter Mann. Ich kam mir vor wie eine Figur von Tschechow. Ich sah aus dem Fenster und murmelte, »Leben heißt scheitern. Leben heißt scheitern.« Darin war mein Leben vollkommen gewöhnlich. So banal wie alles, was im Sand verläuft. Ich ließ mich in das Loch einsinken, das Monsieur Bernardin in seinen Sessel gedrückt hatte. Ich schlug die Hände vors Gesicht. und weinte. Um 4 Uhr nachmittags kam der siegreiche Feind. Ich ließ ihn über mich ergehen wie eine Überschwemmung. Ich redete kein Wort mit ihm. Am Morgen hatte ich mich nicht rasiert. Ich verbrachte die 2 Stunden damit, mein stacheliges Kinn zu massieren, mit der seltsamen Überzeugung, dass dieser Bart vom Körper meines Quälgeistes hervorgebracht wurde. Um 6 Uhr ging er. Am selben Abend fragte mich Juliette, wann Claire wiederkäme. Sie kommt nicht wieder. Aber gestern hat sie doch gesagt, sie... Gestern habe ich sie gebeten, wiederzukommen. Und sie hat ja, ja gesagt. Das bedeutet nein. Aber warum denn? Ich habe es ihr von den Augen abgelesen. Sie besucht uns nicht mehr. Schuld bin ich. Was hast du denn zu ihr gesagt? Nichts. Ich verstehe nicht. Doch, du verstehst. Zwing mich nicht, es zu erklären. Du hast genau verstanden. Meine Frau sagte den ganzen Abend kein Wort mehr. Sie schaute drein wie eine Tote. Am nächsten Morgen hatte sie 39 Grad Fieber. Sie blieb im Bett. Ich setzte mich zu ihr. Oft versank sie in einen trüben, unruhigen Schlaf. Um 4 klopfte es. Ich war im Obergeschoss, aber mein Gehör hatte sich in letzter Zeit überentwickelt, wie bei einem wachsamen Tier. Ein Wunder geschah. Ich fühlte, wie ein Trieb von ungeahnter Kraft in mir aufstieg. Mein Brustkorb weitete, meine Kinnbacken spannten sich. Ohne eine Sekunde zu überlegen, stürmte ich die Treppe hinab, öffnete die Tür und bot mit stierem Blick meinem Gegner die Stirn. Sein dickes Gesicht verriet nicht, dass er etwas bemerkte. Ich riss den Mund weit auf und spie ihm meine ganze Wut entgegen. Ich brüllte, verschwinden Sie und kommen Sie nie wieder, oder ich schwöre, ich hau Ihnen in die Fresse. Monsieur Bernardin reagierte nicht, sein mimisches Repertoire war nicht groß und Erstaunen gehörte nicht dazu. Ich sah nur, wie sein Gesicht dunkel anlief und glaubte auch etwas wie Ratlosigkeit zu erkennen, was meine Wut zum Sieden brachte. Ich stürzte mich auf ihn, packte ihn beim Mantelkragen, schüttelte ihn mit athletischer Kraft wie ein Pflaumenbäumchen und schrie, »Hau ab, du Nervensäge, hau ab und lass dich hier nie wiedersehen!« Ich stieß ihn weg wie einen Packen Unrat. Er wäre beinahe gefallen, fand aber eben noch rechtzeitig das Gleichgewicht wieder. Ohne einen Blick für mich drehte er sich um und ging mit seinen schweren, langsamen Schritten davon. Verblüfft blickte ich dem massigen Kerl nach. So leicht war das also. Ich war wie versteinert vor Glück und Siegesstolz. Eben hatte ich den ersten Wutausbruch meines Lebens gehabt und war in einem Rausch. Welch ein Irrtum des Horaz, wenn er den Zorn einen Wahn nannte. Im Gegenteil, der Zorn war Weisheit. Wäre ich nur eher damit geschlagen worden. Mit einer Bewegung wie bei einer Ohrfeige knallte ich die Tür zu. 65 Jahre Schwäche wurden mit einem Schlag abgestraft. Ich lachte schallend. Froh und stark, wie ein siegreicher Feldherr, sprang ich in 4 Sätzen die Treppe hinauf und kam erst vor Juliettes Nachttisch zum Halt. Ich trug ihr mein Abenteuer im Stil eines Heldenlieds vor. »Mach dir das klar. Er kommt nicht wieder. Nie mehr. Ich kann dir schwören, wenn er wiederkommt, hau ich ihm in die Fresse.« Meine Frau lächelte bekümmert. Sie seufzte, »Na schön, aber Claire kommt auch nicht wieder. Ich werde sie anrufen.« »Was willst du ihr sagen?« »Die Wahrheit.« »Willst du ihr sagen, dass du dich 2 Monate lang hast belästigen lassen, ohne eine Miene zu verziehen?« Willst du eingestehen, dass du ihm aufgemacht hast, obwohl es doch ganz normal gewesen wäre, es nicht zu tun? Ich werde ihr sagen, dass er uns sonst die Tür eingeschlagen hätte. Dann würdest du zugeben, dass du dich von ihm hast ducken lassen. Dass du die paar Worte nicht herausgebracht hast, mit denen wir ihn losgeworden wären. Was hat dich gehindert, ihm energisch zu sagen, dass er nicht mehr kommen soll? Ich werde ihr erzählen, was ich heute getan habe. Ich habe es doch wieder gut gemacht, oder? Mild und betrübt sah Juliette mir in die Augen. Musstest du es so weit kommen lassen? Wie du dich heute aufgeführt hast, das war übertrieben. Du bist grob und gewalttätig geworden. Du hast die Selbstbeherrschung verloren. Das war kein überlegtes Handeln. Das war eine Explosion. Du wirst sehen, dass es gewirkt hat. Pfeif drauf, ob die Methode richtig war. Gib doch zu, dass Bernardin es nicht besser verdient hat. Gewiss doch. Aber hast du wirklich vor, Claire das alles zu erzählen? Glaubst du, damit kannst du dich brüsten? Mir fiel keine Erwiderung mehr ein. Meine Freude war verflogen. Juliette drehte sich im Bett um und murmelte, ihre Telefonnummer hat sie uns sowieso nicht dagelassen. Und die Adresse auch nicht. Am nächsten Tag klopfte es um 4 Uhr nachmittags nicht an die Tür. Am übernächsten auch nicht. Und so fort. Um 3:59 Uhr spürte ich noch alle Symptome von Angst, Atemnot, kalten Schweiß. Pawlows Hund war nicht schlimmer dran. Um 4:00 Uhr waren alle Sinne so hellwach, dass ich kaum mehr wusste, wo ich selbst war. Von 4:01 Uhr an durchschauerte ein Triumphgefühl meinen Körper. Ich musste mich zusammennehmen, um nicht auf und ab zu hüpfen. Diese Reaktion hielt tagelang an. Im Übrigen entzerrte sich mein Tagesablauf nun schneller. Das verhasste Gefühl der Erwartung verlor sich, aber es wurde ersetzt durch eines, das mit Glück nichts zu tun hatte. Das Bernardin-Syndrom hatte Nachwirkungen hinterlassen. Morgens stand ich auf mit einem tiefen Eindruck, gescheitert zu sein. Mit Vernunftgründen kam ich dagegen nicht an. Diese Empfindung gehörte in den Bereich des Irrationalen. Wenn ich meine augenblickliche Lage Ende März mit der beim Einzug in unser Haus verglich, Anfang Januar, konnte ich ja feststellen, dass ich zum Ausgangspunkt zurückgekehrt war. Die Bedingungen waren wieder die gleichen. Niemand ging uns mehr auf die Nerven und die Tage verliefen ungestört, wie ich es immer erträumt hatte. In tiefer, welt- und zeitentrückter Stille. Dazwischen freilich lag die Sache mit Claire. Aber als ich hierher gezogen war, hatte ich nie gehofft oder auch nur daran gedacht, dass das Mädchen uns besuchen würde. Also hatte ich allen Grund anzunehmen, dass uns unser Glück unbeschadet zurückgegeben worden war und dass wir nur wieder darin eintauchen müssten, wie in ein Becken mit warmem Wasser. Aber ich merkte, dass ich dazu nicht fähig war. Die 2 Monate der Belagerung durch Monsieur Bernardin hatten etwas in mir zerbrochen, von dem ich nicht wusste, was es war, dessen Zerstörung ich jedoch mit schmerzhafter Deutlichkeit empfand. Zum Beispiel liebte mich Juliette gewiss nun nicht weniger als vorher, aber zwischen uns bestand nicht mehr die Atmosphäre einer idyllischen Kindheit. Sie machte mir keine Vorwürfe mehr wegen meines Verhaltens gegen unsere Nachbarn, und schien sogar die Angelegenheit vergessen zu haben. Das täuschte mich nicht über eine anhaltende Spannung in ihr hinweg. Sie besaß nicht mehr die wunderbare Fähigkeit zum hingebungsvollen Zuhören, die ich immer so sehr an ihr geschätzt hatte. Gewiss, wir waren nicht unglücklich. Wir hatten nur etwas verloren, das uns ebenso unbekannt wie wichtig war. Ich tröstete mich so gut ich konnte, vor allem unter Berufung auf das allgewaltige Argument der Zeit. Unfehlbar würde sie diese Klippe abschleifen. Bald würde die Erinnerung daran verblassen. Bald würde es uns belustigen, davon zu sprechen. Ich glaubte so sehr an diese Heilung, dass ich sie vorwegnahm. Schon machte ich Witze über das Thema, lachte laut auf, im Gedanken an manche Episoden der palamedischen Invasion, ahmte den stampfenden Tritt unseres Nachbarn nach, oder warf mich in den Sessel, dessen Polster nun durchgesessen war und den wir weiterhin seinen Sessel nannten, ohne angeben zu müssen, wer sich hinter diesem Pronomen verbarg. Juliette lachte mit. Aber mir schien, oder bildete ich es mir ein, dass es nicht von Herzen kam. Manchmal sah ich, wie sie am Fenster stehen blieb und lange zum Nachbarhaus hinüberblickte, mit einer Miene unergründlicher Trostlosigkeit.